Blasen zum Kampfe stehen. Wir alle schon bereit, bald flattern Hinterfahnen über alle Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Bald flattern Hinterfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. SA marschiert mit ruhig bestem Schritt. Kameraden, Neutron und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, Neutron und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit.